Vom 4. bis zum 6. Oktober gab das Ensemble Wang Jesan mit großem Publikumserfolg in der Stadt Kimchaek, Bezirk Nordhangyung, ein Konzert. Die Werktätigen verschiedener Kreise und Schichten und die leitenden Mitarbeiter in der Stadt Kimchaek sahen sich seine Aufführung an.